1. Samuel erklärt dem gesamten Volk Israel, dass all ihren Forderungen nachgekommen sei und nun einen König über sie eingesetzt habe. 2. Von nunnen wird der König ihr Führung übernehmen, während ich alt und grau geworden bin und mein Sohn als Teil ihr Gemeinschaft unter euch leben. 3. Hier stehe ich nun, legt vor dem Herrn und seinem Gesalbten zuniskigen mihabe, falls ich Gemmels Gemanden beraubt, unterdrückt oder Bestechungsgelder angenommen habe. 4. Das Volk antwortet ihm daraufhin, dass sie weder unterdrückt noch ungerecht behandelt oder von ihren Gemandem unrechtmäßig gaben angenommen habe. 5. Samuel erklärt den Herrn und den Gesalbten zu zeugen dafür, dass sie keine Verfehlungen in seiner Amtsführung gefunden hatten, was das Volk bestätigt. 6. Weiterhin erinnert Samuel das Volk daran, dass es der Herr war, der Mose und Aaron berief und ihre Vorfahren aus der Sklaverei in Ägypten führte. 7. Er forderte sie auf, wo den Herrn zu treten, damit ihnen die zahlreichen Wohltaten vorhalten kann, die Gott ihnen und ihren Vätern erwiesen hat. 8. Nachdem Jacob nach Ägypten gezogen war und die Israeliten unter der Unterdrückung litten, sank Gott auf ihre Hilferuf hin Mose und Aaron zur Rettung. 9. Dasie jedoch ihren Gott vergessen, jubilierte sie der Gewalt ihrer Feinde, ydem Feldherrn Sisera, den Philisten und dem König von Moab. 10. In ihrer not bekannten sie ihr Sünden und versprachen, Gott allein zu dienen, wenn sie ne aus der Hand ihrer Feinde befreien wird. 11. Daraufhin sandte der Herr Retter y Jerubal, Barak, Jephthe und schließlich Samuel, ihnen ringsum Sicherheit für ihren Feinden zu beschaffen. 12. Als jedoch die Bedrohung durch den Ammoniterkönig Nahos saht, verlangte einen menschlichen König, obwohl der Herr selbst ihr König ist. 13. Hier steht nun der König, den euch erwählt hat, der Herr hat ihrem Verlangen entsprochen und ihn über euch gesetzt. 14. Wenn den Herrn fürchtet, im Dient und seinen Geboten gehorcht, wird es euch und ihrem König unter der Führung Gottes Gott ergehen. 15. Sollten jedoch der Stimme des Herrn nicht gehorchen und gegen sein Befehl aufbegehren, wird sich sein Hand strafen gegen euch und ihren König wenden. 16. Bleibt nun stehen und werdet zeugen des gewaltigen Ereignisses, das der Herr Gleich für ihren Augen vollbringen wird. 17. Obwohl Jure die Weisen und Stattfindet, wird ich Gott mein Gewitter bitten, damit erkennt, wie schwer your Sunday Dirch die Forderung nach einem König wird. 18. Als Samuel den Herrn anrief, sandte dieser noch am selben Tag Donner und Regen, woraufhin das Volk von großer Furcht vor Gott und Samuel ergriffen wird. 19. Das verängstigte Volk bat Samuel am Verbit, damit sie nicht sterben mussten, dasie durch den Wunsch nach einem König ihr Sünden noch vermehrt hatten. 20. Samuel beruhigte sie und erklärt, dass sie trotz ihres Unrechts nun entschlossen sein mussten, dem Herrn von ganzem Herzen nachzufolgen. 21. Warnte sie davor, wertlosen Gottesen nachzulaufen, die weder nutzen bringen noch retten können, dasie wollig bedeutungslos sind. 22. Der Herr wird sein Volk jedoch am seins großen Namens willen nicht verstoßen, das sein Ausdrucklicher will war, euch zu seinem Volk zu machen. 23. Auch ich word nicht aufhören, für euch zu beten, mich nicht vor Gott zu versündigen, und ich word euch weiterhin den richtigen Weg weisen. 24. Dient dem Herrn in Trui und mit aufrichtigem Herzen, in dem Estetzen die großen Taten denkt, die für euch vollbracht hat. 25. Falls jedoch weiterhin beharrlich Boses tut, wordet so wohl als auch ihr König unweigerlich vernichtet werden.